Ja, ihr kennt das, da chillt man schön auf dem Server, chillt halt sein Leben und dann kommt dieser Cheater. Dieser Cheater, und dann kommt dieser Cheater. Hey, hey, hey, hey, Cheater, du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu, komm schon, hau ihn raus. Hey, hey, hey, hey, Cheater, du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu. Ich bin am Zocken und denke mir, heute läuft es wie geschmiert. Ich bin recht gut, mach's meistens allein. Da kommt der Bastard mit nem Headshot vorbei, ich sage: Hey, hey, hey, hey, Cheater, du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu, komm schon, hau ihn raus. Du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu. Okay, okay, es könnte ja sein, er ist gut, aber ich glaube eher, er hat was im Blut. Doch kann es nicht ändern, es geht wieder los. Ey, warte mal, Gott verdammt, schon wieder tot. Danke. Hey, hey, hey, hey, Cheater, du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu, komm schon, hau ihn raus. Hey, hey, hey, hey, Cheater, du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu. Neue Runde, neues Glück, ich bin dabei. Und die Maus dreht sich blöd im Kreis. Zocken ist ein Zeitvertreib. Da seh ich ihn, drücke ab und schrei: Wow, er macht mich kalt, lacht blöde. Dann frag ich ihn so: Hey, hey, hey, hey, Cheater, du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu, komm schon, hau ihn raus. Du Sau, warum tust du sowas? Bitte kick den Nu. Niemand braucht euch, niemand mag euch, yeah, yeah. Und der Server-Admin, der ist mein Friseur, und er mag mich mehr als dich. Boom, boom, boom, boom, tschüss. Hey, hey, hey, hey, Cheater.